Teil 2. Auf dem Weg zu einer Lösung der kurdischen Krise oder Antwort auf das Komplott. Fünftes Kapitel. Eine neue Weltsicht. Das Komplott wurde ab dem 1. Februar 1999 über Athen umgesetzt. Dadurch sah ich mich in Bezug auf das kurdische Phänomen und der daraus resultierenden Probleme vor einer existenziellen Entscheidung. Entweder Selbstmord oder die Schaffung wesentlicher anderer, neuer Lebensbedingungen. Als ich, wie in den Medien zu sehen war, als Paket verpackt, der oligarchischen Führung in Ankara ausgeliefert wurde, geschah das maßgeblich auf Weisung des weltweit einflussreichsten hegemonialen Systems der USA. Sie kannten mich sehr gut und wussten genau, was sie taten. Innerhalb dieses Systems wurden die Vor- und Nachteile meines Lebens bzw. Sterbens durchkalkuliert. Die US und die griechische Oligarchie hielten es für unwahrscheinlich, dass ich eine längere Zeit leben könnte und rechneten mit einem Selbstmord oder einer anderen Todesart. Sie bewiesen dies durch ihre anfangs erwartungsvolle Haltung. Bei meiner Auslieferung hatten sie keinerlei Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Sie lieferten mich auf Gedeih und Verderb aus. Die extreme emotionale Reaktion sowohl bei der Organisation als auch im Volk hätten sehr wohl eine Bereitschaft zum Selbstmord wecken können. Während sich fast 5000 PKK-Mitglieder entschlossen auf Selbstmordaktionen vorbereiteten, wurden in der türkischen Öffentlichkeit die Erwartungen auf eine baldige Hinrichtung geschürt. Die Selbstverbrennungen unter meinen Anhängern dauerten an. Die USA und ihre engen Verbündeten Israel und Griechenland sahen gute Erfolgschancen für ihre Politik, zumindest in einer absehbar Jahrzehnte dauernden Phase voller Chaos, wirtschaftlichem Bankrott und Rachegefühlen, in welche die Türkei durch selbstmörderische gegenseitige Tötungsexzesse eintreten würde. Sie waren sicher, dass der entfachte kurdische und türkische Chauvinismus in eine Sackgasse führen und es ihnen erlauben würde, beide Seiten an sich zu binden. Es würde niemandem eine andere Möglichkeit bleiben, als sich von ihnen abhängig zu machen. So wurde die traditionelle Politik des Teile und Herrsche zum Erfolg führen, ähnlich wie in den vergangenen 15 Jahren. Sowohl die Türkei als auch die Kurden sahen keinen anderen Weg und ließen sich massenweise in die Fänge des Systems treiben. Es war, als wolle man mit einer aktualisierten Version der 1920er Jahre die Geschichte noch einmal wiederholen. Ohnehin wurden die entscheidenden Maßnahmen und Schritte von den Briten mit ihrer Erfahrung aus jenen Jahren geplant und umgesetzt. Sie bemühten sich, die PKK unter einer neuen Führung an sich zu binden und so mit einer von ihnen abhängigen, kollaborierenden nationalistischen kurdischen Bewegung dieselbe Politik der 1920er Jahre im Irak in den 1990er Jahren anzuwenden. Die Lage, in die der Irak 2003 gestürzt wurde, zeigt, dass es für diese Art Politik einen fruchtbaren Boden gibt. Man versuchte aus mir einen Scheich Said zu machen. Sogar mein Todesurteil wurde am 29. Juni 1999, dem Jahrestag der Hinrichtung Scheich Saids, gefällt. Unter diesen Umständen konnte ich den Selbstmord nicht wählen. Nicht, dass ich nicht in Erinnerung an Kemal Pir und seine Freunde an ein Todesfasten gegen die schwer erträglichen Bedingungen gedacht hätte. Noch im Flugzeug erwog ich, diesen Weg einzuschlagen, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Jedoch die Tatsache, dass man in diesem Spiel genau das von mir erwartete und die Drahtzieher im Dunkeln bleiben würden, dass Menschen sterben und einander töten würden, dass vielleicht eine Kultur der Rache zwischen unseren Völkern aufkommen und für Jahrhunderte fortdauern könnte, brachte mich zu der klaren Einsicht, dass ich nicht das Recht hätte, wegen persönlicher Rachegefühle oder Schmerzen Hand an mich zu legen. Wie schmerzhaft und unverdient meine Tragödie auch sein mochte, es gab Werte, für die ich die Kraft zum Weiterleben aufbringen musste. Wichtig waren nicht meine persönlichen Ehre oder Würde, sondern die Fähigkeit, systematisch zu kalkulieren und wenn möglich unsere Werte mit umzusetzen. So entschied ich mich, weiterzuleben. Es war klar, dass ich vor der Aufgabe stand, mich komplett in Frage zu stellen und meine Persönlichkeit neu zu orientieren. Mein Leben hing davon ab, ob ich bei dieser Aufgabe erfolgreich sein würde. Zu jener Zeit gab es in den Haftanstalten Widerstandsaktionen auf Leben und Tod gegen die inhumanitären Bedingungen. Obwohl meine Haftsituation auch wegen der Isolation härter war, schätzte ich, dass es unrealistisch und falsch wäre, einen ähnlichen, sicherlich erfolgslosen Vorstoß zu unternehmen. Außerdem wollte ich die Organisation und das Volk wegen meiner Person nicht zum Aufstand animieren. Derartiges Verhalten wäre Teil des Plans gewesen, die Niederschlagung bereits eingeplant und abgesegnet. Der Plan sah die Liquidierung aller lebendigen Elemente vor. Solange ein abstrakter, chauvinistischer Nationalismus politisch lanciert würde, wäre das Volk und die Organisation bereit gewesen, alles zu opfern. Die kollaborierenden, primitiven kurdischen Nationalisten und die Verräter, die der PKK den Rücken gekehrt hatten, warteten schon darauf. Würdig jedoch nicht zu handeln, wollten sie versuchen, die Situation unter dem Motto auszunutzen: Apo leistet keinen Widerstand, er hat vor dem tiefen Staat kapituliert. Dem galt es entgegenzuwirken. Darüber hinaus gebot mir das Gedenken an die großen Märtyrer des Todesfastens von 1982, allen voran Kemal Pir und Mehmet Hayri Durmus, sowie an den Widerstand von Mazlum Doğan und Ferhat Kurtay und seinen Freunden, sie nicht in dieser Form nachzuahmen, sondern einen der Situation angemessen und würdigen Vorstoß für ein freies Leben zu wagen. Als schließlich meine Entscheidung für das Leben gefällt war, musste ich die Kraft für einen umfassenden Wandel aufbringen. Die Kultur des Mittleren Ostens kennt viele Beispiele solcher Wandlungsprozesse. Ob du dich nun wie Hiob in eine Höhle oder wie Zarathustra auf einen Berg in Einsiedelei und Askese zurückziehst, oder ob du im Ein-Personen-Gefängnis Imrali eingesperrt bist, macht im Grunde keinen Unterschied. Entscheidend ist, ob es dir gelingt, die qualitativen Kriterien für einen Wandel zu erfüllen. Wenn es mir nicht gelänge, alle bisherigen Erfahrungen von Veränderung und Entwicklung qualitativ zu überschreiten, wäre es bedeutungslos, aus dieser Phase der Askese heil wieder herauszukommen. Sich der Verpflichtung gegenüber, den enormen Schmerzen und Hoffnungen, die unter meiner Verantwortung entstanden waren, würdig zu erweisen, hing auch davon ab, diesen Anspruch zu realisieren. Es ging nicht allein darum, von meiner Person ausgehend das System mit seinen Individuen, Institutionen und seiner Dekadenz zu erkennen, sondern darüber hinaus dieses System zu überwinden und ein neues zu erschaffen. Ich werde versuchen, diesen Prozess in seinen theoretischen Grundzügen und einigen praktischen Beispielen zusammenzufassen. A. Die alte Persönlichkeit. Ich habe die merkwürdige Eigenschaft, süchtig nach Systematik zu sein. Solange ich ein System noch nicht ganz überwunden habe, befinde ich mich ständig in einer Krise. Wenn ich lange Zeit mit oberflächlichen und zweifelhaften Wertevorstellungen lebe, die zu meinem Wesen im Widerspruch stehen, drängt mich das stets zu einer Suche. Das aber bedeutet, dass ich nicht raste und nicht ruhe, bis ich nicht in allem, vom Universum bis zum kleinsten Staubkorn, einen richtigen Sinn sehe. Das gehört zu meiner Person, scheint meine Veranlagung zu sein. Es ist wie ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Sobald ich anfing, mich selbstbewusst in der Familie und der Dorfgemeinschaft wahrzunehmen, sah ich mich mit der Frage konfrontiert: Was ist das Richtige? Das Ergebnis war, nicht nach den Traditionen der Familie und des Dorfes zu leben, sondern meine eigenen Regeln zu finden und zu leben, die angereichert mit meinen Kindheitsträumen waren. So entwickelte sich mein Rebellentum gegen Dorf und Familie. Als ich in die Stadt ging, wurde die Situation noch ärger. Wie viele andere Menschen ließ ich mich vom Islam als erste allgemeiner Ideologie fesseln. Ich muss gestehen, dass ich während Grund-, Mittel- und Oberschule überwiegend das Leben eines sentimentalen Gläubigen führte. Die Berufsschule in Ankara jedoch, die revolutionäre Jugendbewegung Defgensch und der Widerhall des primitiven kurdischen Nationalismus sollten meine Krise noch verstärken. In jedem dieser Lebensabschnitte nahmen dies einige meiner Lehrer wahr und versuchten mir zu helfen. Weil aber das Problem auf Systemebene lag, reichten diese Bemühungen nicht aus. In den 1970ern stand die Moderne der kemalistischen Türkei am Scheideweg. Wie jeder Jugendliche wurde auch bald ich einerseits von den radikalen linken Bewegungen, andererseits von eher chauvinistisch-nationalistischen und religiösen Strömungen beeinflusst. Der klassische Kemalismus fand bei mir nur geringen Widerhall. Es fiel mir sehr schwer, unter den neuen politischen Strömungen zu wählen. Gleichzeitig war ich gezwungen, eine Wahl zu treffen. Kurdentümelei und religiöse Zweifel waren zwei starre Traditionen, die mir keine Ruhe ließen. Dass ich mich der linken Ideologie zuwandte, und zwar nicht, indem ich diese Tradition überschritt, sondern indem ich den einfachen Weg wählte und sie ablehnte, bestärkte meine Neigung zu zweifeln. Zwar war es wichtig, nicht dem kurdischen Nationalismus zu verfallen und meine Religiosität nicht von den neu entstehenden religiös-politischen Strömungen kanalisieren zu lassen, aber das war keine ausreichende Lösung. Eine kleine Beamtenstelle hätte mich nach Schulabschluss nicht zufriedengestellt. Mein Universitätsstudium hatte keine andere Bedeutung, als mir ein Sprungbrett für einen linken Aufbruch zu verschaffen. Jene Zeit war eine Zeit der Zersplitterung der Linken, in der es zu vielen Aktionen kam. Mit dem Aktionismus konnte ich nichts anfangen, außer dass ich mich selbst besser kennenlernte. Er befriedigte meine Ansprüche an das, was ich unter Militanz verstand, nicht, war nichts anderes als eine Karikatur davon. Meine Haltung zur vorhandenen Linken bestand lediglich in einem aufrechten Sympathisantentum. Die Lücke, die der Putsch des 12. März 1971 bei der Linken gerissen hatte, stellte mich vor die Aufgabe, führende Aufgaben bei der Jugend zu übernehmen, worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war. Meine Aufgaben im Vorstand und der faktische Vorsitz im Demokratischen Hochschulverein Ankara, Adyurt, verlangten meine Führung. Bis dahin war ich Sympathisant der THKPC gewesen, die eher politisch und weniger militärisch ausgerichtet war. Die THKO schien mir keine Struktur zu haben, die ich akzeptieren könnte. Als jedoch die Neuorganisierung der verbliebenen Sympathisanten der THKPC inkonsequent blieb, sah ich keinen anderen Ausweg, als in einer linken kurdischen Bewegung selbst Verantwortung zu übernehmen. Als diese Entscheidung 1972 bis 1973 endgültig wurde, blieb nur noch die praktische Umsetzung. Wenn man diesen Schritt analysiert, wird man sehen, dass er nicht weiter reichte als bis zu einer Phraseologie auf der Grundlage von Kurdentum vermengt mit linkem Gedankengut. Wenn man sich die Krise vor Augen führt, in der der Marxismus und die Linke damals weltweit steckten, wird man zugeben müssen, dass es unter diesen Bedingungen nicht einfach war, das Parolenhafte zu überwinden. Ich hatte keinen Zweifel, dass eine kurdische Befreiungsbewegung, deren Hauptcharakteristika ich mir bereits vorstellen konnte, zwar abenteuerlich schien, aber aussichtsreicher sein würde als auftreibende, sterile Theoriediskussion. Denn die kurdische Realität war wie ein Boden, der seit 1000 Jahren der Freiheit harrt und sich nach Wasser sehnt. Von dieser Priorität zutiefst überzeugt waren als erste türkischstämmige teure Freunde wie Kemal Pir und Haki Kader. Sie waren die Lebensquelle unseres Aufbruchs. Unsere Reise ähnelte ganz dem Marsch von Tiefgläubigen. Alle Schwierigkeiten, die wir im Mittleren Osten erlebten, änderten nichts an dieser Haltung. Andererseits widerstanden wir auch allen Absorptionsversuchen Europas. Wir leisteten über lange Zeit Widerstand gegen das Milieu des Mittleren Ostens und seiner politischen Machtspiele, welches seinen feudalen Charakter noch nicht überwunden hat, genauso wie gegen die verführerischen Einflüsse des europäischen Milieus, ohne jedoch eine wirklich tiefgreifende Wende zu vollziehen. Wir träumten auch von Vietnam und Kuba. Selbst als die Sowjetunion zerfiel, waren wir weit davon entfernt, eine systematische Erneuerung in Theorie und Praxis zu vollziehen, die jene Phase erfolgreich hätte überwinden können, trotz allem Ringen um Kritik und Selbstkritik. Es ist wahr, dass ich immer mehr in Bedrängnis geriet, aber beharrlich bemühte ich mich weiter und ließ mich auf keine der Tendenzen zur Kapitulation vor den USA, der EU oder einem der Staaten des Mittleren Ostens ein. Ich fand es sinnvoller und es entsprach mehr meinem Wesen, dem eigenen Weg zu folgen. Kurz vor der Jahreswende schien es mir, als hielten wir nur noch das vorhandene Niveau der Bewegung und damit unsere Würde aufrecht, kümmerten uns jedoch nicht um alles Weitere oder warteten dogmatisch und schicksalsergeben auf das Ende. Das war die Situation, wie sie meine Zeit im Mittleren Osten prägte. Ich fühlte mich denkbar unbehaglich. Ich begann mich zunehmend der Frage der Frauenbefreiung zu widmen, in der Hoffnung, einen Ausweg zu finden. In ihr sah ich einen für die Entwicklung fruchtbaren Bereich. Dass das linke Denken im sowjetischen Realismus in eine Sackgasse geriet und eine Demontage erlebte, hing im Grunde mit tiefreichenden Defiziten zusammen. Auch das, was ich erlebte, hat damit zu tun. Die Anwendung des Realsozialismus auf die kurdische Frage hat gewisse Ergebnisse gezeitigt, aber auch an den Rand eines tiefen Abgrunds geführt. So sehr wir auch die Variante des Sozialismus von Anfang an kritisch gegenüberstanden, waren wir doch weit davon entfernt, diesbezüglich eine radikale Wende zu entwickeln. Es bestand die Gefahr eines wurzellosen Sektierertums. Das Fehlen eines historischen Fundaments hatte zu einer dogmenähnlichen, prophetenartigen Zukunftsprognose und zu einer säkularisierten, materialistischen Religion geführt. Andererseits wollte ich mit den aktualisierten religiös-politischen Strömungen des Feudalismus und dem kapitalistischen Neoliberalismus nichts zu tun haben. Für mich war es zu einem Kampf um meine Würde geworden, den Grund nicht zu verlieren. Ausgelaugt, voller Zweifel und aufgestauter Gefühle, die sich nicht weiterentwickelten, an der Spitze eines Kampfes voller extremer Tragik. Wir erwarteten einen politischen Erfolg und rechneten mit einer Lösung durch die Praxis und Fortschritt innerhalb des Systems. Dabei waren sowohl Theorie als auch Praxis in einer tiefen Krise. In jeder Hinsicht war ein Patt erreicht, eine Blockadestellung eingetreten. Da sich aber die Natur ununterbrochen verändert, muss sich auch die gesellschaftliche Realität und damit die politische Praxis ständig ändern. Die Stagnation verlangte nach einer Lösung. B. Das neue Paradigma. Somit begann der Abschnitt Imrali. Er stellte zwar einen wichtigen historischen Einschnitt dar, jedoch war eine neue Systematik noch nicht absehbar. Die Ergebnisse jener Zeit boten den unterschiedlichsten Kreisen reichhaltigen Nährboden, um ihre jeweiligen Interessen durchzusetzen. Die Kräfte des türkischen Staates, die das Verhör durchführten, waren nicht so reaktionär, wie man meinen könnte. Ihnen war durchaus klar, dass es von mir abhängt, ob es eine Blockade oder eine Lösung gibt. Sie wurden nicht grob, aber sie konfrontierten mich mit einem ausgewachsenen Krieg der Systeme. Wie sie selbst sagten, war es an mir, alles zu tun. Einerseits traf das zu, andererseits stand ich auf einmal allein gegen die ganze Welt. In dieser Lage, in die ich hineingestoßen worden war, zeigte sich die neue Weltgerechtigkeit ganz unverhüllt. So wurde ich eines der ersten Opfer der neuen Offensive des US-Globalismus. Freilich hatten Kurden und Türken für sie nur einen simplen Gebrauchswert. In jeder Beziehung wurde klar, dass es im Grunde nicht um einen Antagonismus zwischen Kurden und Türken ging. Offenbar waren wir nur Widersprüche zweiter und dritter Ordnung. Die engstirnige Orientierung auf Nationen und Klassen befasste sich nur mit oberflächlichen Widersprüchen. Weil wir kein eigenes philosophisch-politisches System hatten, war nicht zu leugnen, dass wir innerhalb des gegnerischen Systems geblieben waren. So sehr man auch behaupten mag, für eine unterdrückte Nation oder eine ausgebeutete Klasse zu kämpfen, führt doch gerade eine solche Praxis dazu, zum Jagdwill des gegnerischen Systems zu werden. Wenn man das System, in dem man lebt, nicht radikal hinterfragt, keine Alternative zu ihm entwickelt, kann man aus diesem Dilemma nicht herauskommen. Das imperialistisch-hegemoniale System hatte das riesige Sowjetsystem instrumentalisiert. Da würde es erst recht die kurdisch-türkischen Beziehungen und die Widersprüche ausnutzen. Genau das trat ein. Es wäre realitätsfern, dies nur mit den Mängeln der PKK erklären und aburteilen zu wollen. Selbst der Hinweis auf offen sichtbare Verschwörer reicht als Erklärung nicht aus. Man kann auch die Kurden, Türken und Araber analysieren, so viel man will. Auch das reicht nicht aus, um aus dieser Position herauszukommen. Ohne sich der Analyse des hegemonischen Weltsystems zuzuwenden, wird man sich aus den Verhärterungen nicht befreien können. Meine Lage drängte in jeder Hinsicht auf eine Systemanalyse. Nicht solche gewöhnlichen, fragmentarischen, örtlich-zeitlichen Analysen, nein, eine ganzheitliche, tiefgreifende und in jeder Dimension universelle Lösung war vonnöten. Und die versuchte ich zu finden. Ich bin der Überzeugung, dass es mir gelungen ist, das Grundgerüst für ein neues System zu schaffen, wenn ihm auch noch Einzelheiten fehlen. Ich denke, mein Blickwinkel reicht, um der gegenwärtigen Wissenschaftlichkeit etwas entgegenzusetzen und ist reif genug, sich von keiner unvorhergesehenen Entwicklung irritieren zu lassen. Ich bin in der Lage, alle Entwicklungsphasen der Dialektik von Leben und Tod zu interpretieren und mutig genug, allen Entwicklungen standzuhalten. Eine Wende habe ich nicht nur hinsichtlich der wissenschaftlichen Denkstruktur vollzogen. Ich habe mir als Grundmuster die ineinander dialektisch verwobene Entwicklung der Denkensweisen in der Menschheitsgeschichte, der mythologischen, der religiösen, der philosophischen und der wissenschaftlichen zugrunde gemacht. Das kann man auch als solide logische Struktur bezeichnen. Innerhalb dieser Struktur haben für mich die Begriffe von Gesellschaft, Natur und Universum an Tiefe und Wahrheit gewonnen, die meinen skeptischen Charakter zufriedenzustellen vermögen. Ich bin von der Denkstruktur bzw. Krankheit der Egozentrik geheilt. Eine der größten Schwächen der menschlichen Psyche stellt meines Erachtens die Krankheit dar, sich schon von frühester Kindheit an mit dem stärksten Vater, Clan, Stamm, der stärksten Nation, dem mächtigsten Staat und Ähnlichem zu identifizieren und zu vereinigen. Der Mensch ist in der organischen Welt ein so schwaches Tier, dass er auf sich allein gestellt nicht überleben könnte. Vielleicht wurde er erst dadurch zum Ich, zum Individuum, dass er seine Schwäche durch Bildung von Gesellschaften kompensierte und sich durch Identifikation mit gesellschaftlichen Kategorien wie Familie, Dynastie, Staat, Nation oder Stamm zum Widerschein einer göttlichen Kraft machte. Die Herausbildung des Monotheismus ist dann ein Gipfelsturm des Ich, das sich gleichsam verbirgt. Auf diese Weise kommt es in der Entwicklung der Zivilisation von den Pharaonen bis zu den USA zu einer enormen Machtentfaltung. Sie stellt eine Antwort auf die grundlegende Schwäche des Menschen dar. Natürlich wird durch diese Gottwerdung des Menschen die Krankheit nicht geheilt, sondern sie erreicht ein Ausmaß von Verallgemeinerung, das die ganze Menschheit bedroht. Die großen asketischen Phasen in der Kultur des Mittleren Ostens zielen im Wesentlichen darauf ab, diese Struktur zu brechen und sind insofern ein reicher Traditionsschatz. Eigentlich ist es eine fehlende Achtung uns selbst gegenüber, die Geschichte der sozialen Kämpfe allein im Westen zu suchen. Der Mittlere Osten war Schauplatz und Zeuge tausender sozialer und ökologischer Kämpfe. Das westliche Erbe der letzten 500 Jahre mit Descartes, Marx, Lenin und anderen wirkt schmächtig im Vergleich mit dieser Kultur. Die Überlegenheit des Westens rührt von der systematischen und unaufhörlichen Anwendung kritisch-dialektischen Denkens her. Weil er trotzdem die Krankheit des Individualismus nicht überwunden hat, hat er bisher nur die Menschheit in ein verallgemeinertes Pharaonensystem getrieben. Der Westen ist nichts anderes als der sumerische Priesterstaat mit seinen Priestern als Individuen. Im Grunde hat der Westen das blutrünstigste und verlogene an der Zivilisation nicht hinter sich gelassen. Es zeigt sich, dass das System nichts anderes produziert hat, als entweder immer bedeutungsloser werdende Knechte des einen Gottes oder sich selbst zu Göttern stilisierende Menschen. Ich bin in meiner Analyse zur Auffassung gelangt, dass die Quelle aller Probleme das Dilemma zwischen Individuum und Staat darstellt, welches seit den Sumerern, die westliche Zivilisation eingeschlossen, besteht und eine sich in den letzten Jahrzehnten verschärfende Krise durchmacht. Dieses Dilemma stellt den grundlegenden Widerspruch dar, der alle ökonomischen und ideologischen Gesellschaftsstrukturen einzwängt. Dieser Widerspruch liegt jenseits des Widerspruchs zwischen Lehnsmann und Lehnsherr, Sklave und Sklavenhalter oder Arbeiter und Chef. Er besteht zwischen dem gesamten offiziellen System der Klassenzivilisation und jeder Person und Institution, die sie einschließt. Alle gesellschaftlichen Probleme, ob in Bezug auf Umwelt, den Geschlechterwiderspruch, Klassen oder ethnische Konflikte, entspringen letztendlich aus diesem Systemwiderspruch. Während jedoch die sozialen Gruppen, die im Besitz des Staates sind, ihr eigenes System errichten, sind alle im Widerspruch zum Staat stehenden sozialen Gruppen weit davon entfernt, ein eigenes gemeinsames System aufzubauen. Während Staatssysteme immer dichter und komplexer werden, hindern sie diejenigen, die unter den genannten Problemen leiden, durch Gewalt oder ideologische Ablenkung daran, sich eine systematische Gedankenstruktur und gesellschaftliche Institutionen zu erschaffen. Ihr Wille und ihr Bewusstsein werden atomisiert, deshalb mangelt es ihnen an Kontinuität und ganzheitlicher Institutionalisierung. Trotz der großen Opfer, die in der Geschichte immer wieder erbracht wurden, konnten sich keine konsequente Systematik ausbilden. Meist können sie sich daher nicht dagegen schützen, zum Spielball und Instrument der inneren Widersprüche der staatstragenden Gruppen zu werden. Der Zustand des Staates und der staatstragenden Gruppen gleicht einem dicker werdenden Körper auf dünnen Beinen mit einem riesigen Kopf, wie ein gesellschaftliches Krebsgeschwür. Die Tatsache, dass der Staat in diesem Zustand nicht laufen kann, hat zur globalen Offensive der treibenden Kraft des Systems der USA geführt. Solange dieses System nicht von seinen Gegnern überwunden wird, versucht es stets, eine systemimmanente Lösung durchzusetzen. Dies zeigt auch der letzte Irakkrieg. Es ist zu bezweifeln, ob derartige Vorgehensweisen tatsächlich zu einer Lösung führen. Dementsprechend wird breit diskutiert, ob das System dazu noch in der Lage ist oder nicht. Unsere Diskussion jedoch muss darüber hinausgehen. Bei meinen Überlegungen zu einem System außerhalb des bestehenden Systems bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass bei dem Bestreben, die Gesellschaft zu verändern, alle etatistischen Ansätze überwunden werden müssen. Alle Denk- und Bewegungsmuster, die auf einen Staat hinführen, müssen unweigerlich kontraproduktiv werden, wie sehr sie auch den Anspruch nach Freiheit und Gleichheit versprechen mögen. Der sowjetische Versuch ist ein gutes Beispiel dafür. Er hat meines Erachtens bewiesen, dass es einen etatistischen Sozialismus nicht geben kann. Darin liegt die wesentliche Ursache für die Schwäche des Marxismus begründet. Es liegt in der Natur jedes Staates, schließlich unweigerlich in Unfreiheit und Ungleichheit zu enden. Die Diktatur der unterdrückten Klasse macht da keine Ausnahme. Unfreiheit und Ungleichheit sind das Fundament, auf dem die Logik des Staates basiert. Es kann keinen Staat geben, der für Freiheit und Gleichheit sorgt. Das heißt nicht, dass ein Staat nicht auch einen begrenzten Beitrag zu Freiheit und Gleichheit leisten kann. Zu bestimmten Zeiten kann er eine solche Qualität gewinnen, aber diese Qualität ist nicht seine eigentliche und hat vorübergehenden Charakter. Daher stehen die außerstaatlichen gesellschaftlichen Gruppen vor der Aufgabe, ihnen gemäße geistige und politische Strukturen zu schaffen. Obwohl im Laufe der Geschichte zum Beispiel viele Glaubensgemeinschaften und Ethnien Schritte in diese Richtung unternommen haben, ist klar, dass es ihnen letztendlich nicht gelungen ist, diesem Anspruch gerecht zu werden. Alle Bewegungen von Unterdrückten in den Zeitaltern der Sklaverei, des Feudalismus und des Kapitalismus haben es trotz enormer Anstrengungen nicht geschafft, erhaltenswerte Traditionen zu bilden, die sich ständig verdichten und institutionalisieren. Die vorhandenen haben fragmentarischen Charakter und allenfalls Museumswert. Es wäre jedoch vermessen zu unterstellen, der Staat habe die gesamte Menschheit durchdrungen und von keiner Tradition sei irgendetwas geblieben. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Alle Unterdrückten, ob sie als Stämme in den Winkeln der Berge oder Wälder oder in der Wüste leben, ob sie Sklaven oder ArbeiterInnen sind, ob sie sich gegen sexuelle Unterdrückung oder Umweltzerstörung wehren, ob Kinder, Jugendliche oder Alte, sie alle sind mehr als jemals zuvor auf die Suche nach einem gemeinsamen System angewiesen. Sie müssen sowohl geistige als auch politische Struktur bilden, die ihrer sozialen Natur entsprechen, ohne der Mentalität der staatstragenden Gruppen und deren politisch-militärischen Methoden zu verfallen. Sie müssen Geschichte und Tradition erforschen und sich ihrer bewusst werden, sich eine eigene Logik erarbeiten und weitreichende demokratisch-ökologische Gesellschaftskoordinationen bilden. Eine globale demokratisch-ökologische Bewegung gegen die globale Systemkrise wird für die Zukunft der Menschheit immer erforderlicher. Um effektiv zu bleiben und sinnlosen Verzerrungen zu entgehen, sollte man keine Zeit mit den klassischen linken und liberalen Schablonen verlieren, weder wie in der klassischen linken Ära auf Konfrontation mit dem Staat, noch auf Identifikation mit einem Staat angelegt sein. Probleme werden durch Konfrontation mit dem Staat oder gar durch seine Zerschlagung noch durch den Staat oder mit ihm zusammengelöst. Realistischer sind im Gegenteil die Formel: je mehr Staat, desto mehr Probleme und je weniger Staat, desto mehr Lösungen. Es ist überlebenswichtig, sich vom Staat fernzuhalten und, wenn nötig, im Streben nach einer demokratisch-ökologischen Gesellschaft nicht über einen begrenzten Kompromiss hinauszugehen. Beim unwürdigen Bankrott der sozialistischen Bestrebungen der letzten 150 Jahre spielte die falsche Haltung zum Staat die entscheidende Rolle. Wegen dieser ideologischen und politischen Blindheit konnten auch das Opfer von Millionen heldenhafter Menschen und alle Anstrengungen der Werktätigen nicht davor schützen, letztendlich dem Imperialismus zu dienen. Viele Bewegungen unterdrückter Klassen und Nationen wurden Opfer solcher Ideologien. Das Christentum, das 300 Jahre lang gegen das römische Kaiserreich Widerstand leistete, war nicht dagegen gefeit, sich zu korrumpieren, als es die Staatsmacht anstrebte. Das hatte Konsequenzen bis hin zur Inquisition. Sobald die Suche nach Lösungen, sei es bei Zarathustra oder Mani, seien es Noah, Abraham oder Mohammed, in den sumerischen Priesterstädten einmündete, endete sie schließlich darin, die Menschen, die sie retten wollte, den Löwen zum Fraß vorzuwerfen. Die gleiche Haltung veranlasst zum leninistischen Versuch, den imperialistischen Staat zu zerschlagen, zum Aufbau der Diktatur des Proletariats. Der Leninismus teilt das gleiche Schicksal, auch der Maoismus und ähnliche Richtungen stehen in derselben Tradition. Das neue demokratisch-ökologische Modell, das mir vorschwebt, bewegt sich jenseits starrer Kategorien von Klasse, Nation und Staat. Es verlegt die Hoffnung weder nur in die Zukunft, noch baut es auf einen spröden Glauben an die Vergangenheit. Man muss im Bewusstsein handeln, dass unser Heute und Morgen lediglich auf Geschichte und Tradition aufbaut. Wir können Gegenwart und Zukunft in dem Maße ändern, wie wir um Geschichte und Tradition wissen, sie verinnerlichen und es uns gelingt, ihnen etwas hinzuzufügen. Die Anwendung dieser Erkenntnis ist die Grundregel von Wandel und Revolution. Den anderen, die andere, das andere anzuerkennen, bedeutet ein weiteres wichtiges Prinzip in der Mentalitätswende, sich zu pharaonisieren, also sich und den Staat an Gottes Stelle zu setzen, ist die Essenz aller politischen Krankheiten und führt dazu, das Gegenüber als minderwertig, als Knecht zu sehen. Heute gibt es diese Krankheit nicht weniger als zur Zeit der Pharaonen und der Nimrods. Daher ist es notwendig, die anderen nicht als unbedeutende Existenzen zu sehen, sondern als freie und gleiche Elemente einer dialektischen Beziehung. Das erfordert, Natur und Umwelt nicht als leer und vernunftslos zu betrachten, sondern als Organismen aufzufassen, die in Harmonie mit universellen Gesetzen leben und sie als den Segen zu verstehen, den die Menschen in der Frühzeit der Menschheit in ihnen erkannten. Aus demselben Prinzip heraus ist eine neue und konstruktive Haltung zur Sexualität, einem der scheinbar unlösbaren Probleme der blutrünstigen Zivilisation, zu Frauen, Kindern und Alten sowie zu gesellschaftlichen Kategorien wie Klasse und Glaubensgemeinschaft erforderlich. Die demokratisch-ökologische Bewegung greift nicht zur Gewalt, außer zur legitimen Selbstverteidigung. Wenn sie große Aufstände auch nicht komplett ablehnt, ist doch die Formierung gesellschaftlichen Bewusstseins für sie die Hauptsache. Die Gesellschaft und die Bewegung sind in dem Maße stark, wie sie die Kraft des Verstandes und des Gefühls besitzen. Dies ist das Prinzip, dem sie treu bleibt. Den Verstand, der nicht auf Gefühlen beruht, sieht sie lediglich als Überbleibsel einer staatsfixierten Sozialisierung. Sie misst der emotionalen, weiblichen Intelligenz hohen Wert bei Problemlösungen bei. Für sie haben Kindheitsträume genauso viel Bedeutung wie die Gedanken vernünftiger Weiser. Sie hat stets Ehrfurcht gegenüber der Erfahrung der Alten. In keinem Lebensabschnitt verzichtet sie auf die Begeisterung der Jugend. Was gut ist schön, was schön ist gut. Die Essenz der Schönheit bildet eine hochentwickelte Intelligenz mit Begriffen, die sie neu erschafft. Die demokratisch-ökologische Bewegung ist prinzipientreu. Sie lebt das Leben mit der nötigen Begeisterung, sieht den Tod als Preis für das Leben und begegnet ihm nicht mit unnötiger Furcht. Sie ist für ein sinnvolles Leben, genau wie sie gegen einen sinnlosen Tod ist. Dem Tod stellt sie sich mutig entgegen, wenn ein sinnvolles Leben das erfordert. Dieses neue Paradigma zu leben, bedeutet zweifellos von nun an die Grenze von Universum, Natur und Gesellschaft in einem größeren Zusammenhang zu betrachten. C. Eine neue Weltsicht. Unter dem neuen Paradigma betrachtet, erscheinen viele Phänomene in einem ganz anderen Licht. Das Wort, das nicht über Parolenhaftigkeit und Schematismus hinauskam, hat seine Kraft eingebüßt. Das praktische Leben tendiert zur Routine, war erstarrt und sinnlos geworden. Es handelte sich um einen Wandel, wie er in ähnlicher Weise von fast jedem Paradigmenwechsel in einer Weltanschauung ausgelöst wird. Viele Entwicklungen, die ich mit der Mentalität, die ich hinter mir gelassen hatte, nicht verstehen konnte, strömten in meine Gedankenwelt. Statt einer emotional eingeschränkten oder verkümmerten, spröden Logik präsentierte die Dialektik zwischen Wort, Sinn und Gegenstand eine höchst lebendige Welt. Selbst Steine besaßen plötzlich eine Art Vernunft und diese bewegte sich nach bestimmten Gesetzen, wenn auch nur sehr langsam. Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Natur und Gesellschaft wurden plötzlich sehr aufregend. Die Geschichte des Universums, das man auf immerhin 14 Milliarden Jahre schätzt, im Menschen zu beobachten, zeigte auf, wie relativ eigentlich die 60-70-jährige Lebensdauer ist. Statt solcher Zahlenvergleiche kann man folgen, dass das Wichtigste die Sinnzeit ist. Wie viel du verstanden hast, so viel hast du gelebt. Auf welches Phänomen man auch immer diese Formel anwenden mag, es bringt eine Fülle von Sinn. Dieses Paradigma war früheren Weltbildern unvergleichlich überlegen. Plötzlich wurde es viel realistischer, eine Verbindung zwischen dem Heute und der Geschichte, zwischen der Geschichte und der Zukunft herzustellen. Mir wurde klar, dass man nichts richtig definieren kann und daher auch keine Transformationsprozesse richtig erfassen kann, wenn man es aus der Geschichte isoliert. Die Geschichte war nicht nur ein lehrreicher Spiegel, sondern gelebte Wirklichkeit. Mir wurde deutlich, dass simple Zurückweisung des Alten nur einen Realitätsverlust mit sich brachte. Sich alles für die Zukunft aufzuheben, jedoch bedeutete wiederum, die gelebte Wirklichkeit zugunsten von Utopien zu vernachlässigen. Zu sehen, dass der zeitliche und räumliche Abstand zwischen gestern, heute und morgen gar nicht zu groß ist oder dass ein großer Abstand nicht große Veränderung bedeutet, erforderte, dem gelebten Augenblick realistischer und respektvoller gegenüberzutreten. Das neue Paradigma veranlasste mich auch, die Sehnsucht nach der europäischen Zivilisation, die unsere Zeit völlig prägt, nach Utopien, in deren Zentrum ein Staat steht, neu zu hinterfragen. Beide führen nicht zu der Freiheit, sondern rauben jegliche Selbstachtung. Viele gültigen Werte werden gestürzt, stattdessen erwuchs daraus eine andere Logik. Fortschritt und Freiheit zu erlangen, heißt nicht länger, alle menschlichen Fähigkeiten auf die Begriffe und Theorien hin zu mobilisieren, die von Europa geprägt wurden und deren Gravitationszentrum der Staat ist. Das hieße, die eigene soziale Tradition zu unterschätzen und so von Anfang an zu kapitulieren. Den Unterschied der Zivilisation nicht zu sehen und das Vertrauen in die eigene Kraft zu verlieren, führt statt zur neuen Synthese entweder zu Gegnerschaft oder in die Knechtschaft. Mit dem neuen Paradigma ist es möglich, eine Synthese mit der europäischen Zivilisation zu suchen und politische, soziale und wirtschaftliche Modelle zu entwickeln, ohne entweder der Attraktivität des Staats zu erliegen, noch sich frontal gegen ihn zu stellen. Der Bruch mit dem europäischen und staatszentrierten Denken ist zwar nicht der Stein der Weisen, macht aber den Weg frei für eine neue kreative Phase. Wenn wir so die politischen und nationalen Probleme von gestern betrachten, wird klar, wie unproduktiv wir geblieben sind. Man sieht, dass gesellschaftliche Begriffe wie Etatismus, Nation, Krieg, Klasse und Partei nicht angemessen waren und zu dogmatischer Trägheit geführt haben. Dort, wo bloße Begriffe an die Stelle des realen Lebens traten, waren sie sogar gefährlich. Man hätte in politischen und nationalen Fragen realistisch sein und andere Wege finden können. Die Wirklichkeit bestand nicht nur aus Schwarz und Weiß, dazwischen gab es hunderte von Farbtönen. Indem wir uns in unserer großen Sehnsucht nach Freiheit auf die blutbefleckten Mittel der Zivilisation und deren demagogische Begriffe verließen, übten wir letztendlich Verrat an der Freiheit. Die Freiheit erfordert Mittel, die ebenso sauber sind wie die Ziele. Wenn man die Instrumente der hierarchischen Klassenzivilisation und des Staates den Unterdrückten und Ausgebeuteten überantwortet, entsteht eine neue herrschende Schicht von Ausbeutern. Der Staat erlischt nicht, sondern wird noch brutaler. Dass die Diktatur des Proletariats, der Sozialstaat und ähnliche Begriffe jeweils Geschwätz und Betrug sind, zeigt sich an der Praxis der dementsprechenden Staaten zu Genüge. Also war es für meine Ziele nicht passend, eine Bewegung oder Partei aufzubauen, die einen Staat anstrebt. Es lief ihnen sogar zuwider. Außerdem hätte man Begriffe wie Nation, Klasse, Volk und Demokratie im Lichte wohl definierter Maßstäbe betrachten müssen. Eine allgemeine Logik wäre nötig gewesen. Andernfalls wäre es unvermeidlich, abstrakten Begriffen ausgeliefert zu sein, bis hin zum Begriff Allah. Die dogmatische Mentalität des mittelöstlichen Menschen ist mit solchen Begriffen besonders belastet und ihre Anhänger marschieren völlig blind vorwärts. Die nicht enden wollenden Glaubenskriege, Thronfolgekriege und ethnischen Konflikte stehen im Zusammenhang mit dieser Mentalität. Dahinter jedoch verbirgt sich der simple Raub des Mehrprodukts und der Ware. Es reicht nicht aus, die richtige Theorie und das richtige Programm zu präsentieren. Es ist notwendig, auch Organisationsform und Aktionslinie so zu wählen, dass sie nicht kontraproduktiv werden. Lösungen müssen außerhalb des hegemonialen kapitalistischen Systems entwickelt werden, ohne auf die Methoden des Staates zu verfallen, ohne der Logik Klasse gegen Klasse, Gegengewalt gegen Gewalt oder Gleiches mit Gleichem vergelten, aufzusitzen. Die Lösung außerhalb des Systems zu suchen heißt nicht, neue Berliner Mauern aufzubauen. Es heißt auch nicht, blindwütig zu kämpfen und dann aufgesogen zu werden, wenn die eigene Kraft nicht ausreicht. Das Verhalten gegenüber dem Staat bezweckt weder, ihn für unsere Ziele zu zerschlagen, noch einen Teil von ihm an sich zu reißen. Zu den Bedingungen eines demokratischen Lebens gehört, sich vom Staat fernzuhalten und nur, wenn die Bedingungen dafür günstig sind, in begrenztem Raum vorübergehend Kompromisse mit ihm schließen zu können. Außerstaatliche Politik erfordert bedeutende Neuerungen im Demokratieverständnis. Demokratie darf sich nicht darauf beschränken, den Willen verschiedener Gruppen auszudrücken. Ihre Aufgabe besteht darin, das Verhältnis zwischen hegemonialen und unterdrückten Kräften zu verändern. Dazu braucht es Militante, die all dies nicht nur begreifen, sondern auch in der Praxis verkörpern. Harmonie mit bestehenden Gesetzen ist ebenso wichtig wie das Überwinden eines antidemokratischen Legalismus. Man muss sich ständig vor Augen führen, dass Demokratie ein politisches System ist, welches die Probleme aller Teile der Gesellschaft ans Licht befördert und nach Lösungen sucht. Es gibt kein Problem, das sich in der Demokratie nicht lösen ließe. Dieses Potenzial zur Problemlösung entfaltet sich allerdings nur, wenn man sich an ihrer grundlegenden Philosophie orientiert und an ihre Regeln hält. Man muss wohl wissen, dass Demokratie eine ernstzunehmende intellektuelle Kultur erfordert und nicht als Instrument für Opportunismus und Demagogie dienen darf. Gleichzeitig gibt es in der Demokratie keine Tabus, im Gegenteil, Demokratie ist das Mittel gegen solche Probleme, die den Anschein von Tabus haben. Wir können Demokratie nicht als Instrument betrachten, auf das nur eine einzige Klasse, Nation, Ethnie oder religiöse Gruppe Anspruch hätte. Demokratie ist ein politisches System, in dem jede Gruppe ungeachtet ihrer Größe das Recht hat, sich frei auszudrücken. Wenn man diese Definition der Demokratie ignoriert und so tut, als könnte es demokratisch sein, Probleme innerhalb nur eines Landes oder Staates oder einer Gemeinschaft zu lösen und alle anderen auszuschließen, wird man Schwierigkeiten bekommen. Da nimmt eine korrumpierte Demagogie überhand. Ich bin zur Demokratie entschlossen. Natürlich gibt es auch andere Staatsformen, die Lösungen ermöglichen. Sogar große Kriege und Aufstände könnten mitunter zur Lösung wichtiger Probleme beitragen. In der Vergangenheit habe ich das ebenfalls versucht, aber tatsächlich entsprechen diese Methoden meiner Grundüberzeugung überhaupt nicht. Entgegen der landläufigen Meinung rührt Stärke nicht von Armeen und Aufständen her, sondern von der Fähigkeit der Demokratien, Probleme wahrzunehmen und zu verstehen. Wer diese Stärke aufbringt, wird letztlich gewinnen. Dass viele Völker auf der Welt ihre Stärke verloren haben, hängt im Grunde damit zusammen, dass sie keine Demokratie entwickelt haben. Ich kann mit voller Überzeugung sagen, ich habe, was die Krise und die Lösung der kurdischen Frage betrifft, meine ehemaligen Zweifel begraben. Ich vertraue mir, habe mich erneuert und bin kreativ.